Funkkolleg Musikgeschichte. Zweite Kollegstunde. Was ist Musikgeschichte? Autor Professor Dr. Karl Dahlhaus. Historiografische Praxis. Unter Geschichte versteht man sowohl die Ereignisse, die in der Vergangenheit geschehen sind, als auch die Erzählung der Ereignisse. Die doppelte Bedeutung mag verwirrend sein, erinnert aber an die Tatsache, dass erst in der Form der Erzählung Vergangenes zu Geschichte im eigentlichen Sinne wird. Die Vorgänge selbst sind unwiederbringlich verschollen. Die Dokumente aber, die erhalten blieben, sind noch nicht die Tatsachen. Und die Tatsachen nicht die Geschichte. Dokumente werden vielmehr, statt beim Wort genommen zu werden, einer Untersuchung unterworfen, die einem Gerichtsverfahren gleicht. Und die aus den Dokumenten rekonstruierten Sachverhalte müssen, um Geschichte zu sein, einen Zusammenhang bilden, der erzählbar ist. Fakten sind, solange sie isoliert bleiben, nicht historisch. Versucht man also, sich bewusst zu machen, was Musikgeschichte ist, so besteht der nächstliegende Zugang nicht in geschichtstheoretischen Reflexionen, mit denen man in ein Labyrinth geraten würde, sondern einfach darin, dass man sich die Struktur und die Problematik von Büchern vergegenwärtigt, in denen ein Stück Musikgeschichte dargestellt wird. Die Auswahl der Tatsachen, die ein Autor für wesentlich hält, die Zusammenhänge, die er durch Einteilung in Kapitel und Paragraphen hervortreten lässt, und die Proportionen, die ihm angemessen erscheinen, sind keineswegs Äußerlichkeiten, sondern verraten über die geschichtstheoretische Konzeption nicht selten mehr als abstrakte Erörterungen in einer Einleitung. Eine Geschichte der Musik des 19. Jahrhunderts, die 1984 erschienen ist und auf wissenschaftlicher Grundlage didaktische Absichten verfolgt, behandelt in 12 Kapiteln die Entwicklung von Beethovens Ankunft in Wien 1792 bis zum Tode Gustav Mahlers 1911. Die Daten stimmen ungefähr, ohne dass ein innerer Zusammenhang postuliert würde, mit der Konvention der politischen Geschichtsschreibung überein, das 19. Jahrhundert durch die Französische Revolution und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu begrenzen. Der historische und der chronologische Jahrhundertbegriff fallen nicht zusammen. Aber auch dann, wenn man Divergenzen von einem oder zwei Jahrzehnten einräumt, ist es erstaunlich, wie oft es Historikern gelingt oder zu gelingen scheint, Jahrhunderte als Epochen zu deklarieren. Das Buch, von dem die Rede ist, trägt den Titel Romantische Musik. Gemeint ist jedoch nicht, dass die Musik des ganzen Jahrhunderts romantisch sei. Der Autor übernimmt vielmehr, ohne seine Entscheidung zu rechtfertigen, den umgangssprachlichen Gebrauch des Wortes. Einen Gebrauch, der sich darüber hinwegsetzt, dass man Verdi, Mussorgsky oder Bizet nicht im Ernst als Romantiker bezeichnen kann. Der Terminus ist nichts als ein Etikett und diskutiert wird nicht, was er als Epochenname besagt, sondern lediglich, was er in einigen Dokumenten des 19. Jahrhunderts bedeutet. Generell kann man sagen, dass Bezeichnungen wie Renaissance, Barock, Rokoko, Klassik oder Romantik bloße Teiltendenzen eines Zeitalters charakterisieren und dass der Anspruch, das Ganze zu umfassen, scheinhaft ist. In den Kapiteln, in die das Buch gegliedert ist, wechseln die Gesichtspunkte, unter denen die Tatsachen gruppiert werden. Nimmt man die Überschriften beim Wort, so sind es entweder Komponisten oder Gattungen oder Komponisten als Repräsentanten von Gattungen, entweder Metropolen oder ideengeschichtliche Tendenzen, die das Zentrum bilden, um das die Werke, die Ereignisse und die Institutionen versammelt werden. Bei genauer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass Inhalt und Struktur der Kapitel von den Perspektiven, die in den Überschriften enthalten sind, nur in geringem Maße bestimmt werden. Das Grundprinzip der Darstellung besteht darin, Essays über einzelne Komponisten aneinanderzureihen. Und das Kapitel über Wagner und das Musikdrama unterscheidet sich von dem über nationale Musik nur dadurch, dass einer einzelnen Biografie ein Bündel von Biografien gegenübersteht. Als nationale Musik bezeichnet der Autor die peripheren Musikkulturen des 19. Jahrhunderts im Unterschied zu den zentralen, also der italienischen, deutschen und französischen. Einen Begriff von musikalischem Nationalismus zu formulieren, der für England ebenso gilt wie für Polen und Russland und der andererseits Frankreich und Italien ausschließt, ist aber schlechterdings unmöglich und wird auch gar nicht erst versucht. Man darf also das, was die Überschriften enthalten oder andeuten, nicht als Grundriss der Musikgeschichte, wie sie der Autor versteht, auffassen. Er sagt zwar durch die Titelwahl, dass er Gattungen wie die italienische Opera Seria oder Ideen wie den Nationalismus für tragende Institutionen oder Prinzipien der musikgeschichtlichen Entwicklung hält, aber er meint es nicht oder lässt es jedenfalls in seiner historiografischen Praxis nicht erkennbar werden. Die Geschichte, die er schreibt, besteht, wie gesagt, aus dem Leben und dem Werk herausragender Komponisten. Von den weniger bedeutenden ist nur in einigen Zeilen die Rede. Musikgeschichte als Heroengeschichte darzustellen, gilt in der historiografischen Theorie als veraltet. In der Praxis aber ist die Neigung dazu immer noch übermächtig, auch in Büchern, die einen wissenschaftlichen Anspruch erheben. Man kann nicht leugnen, dass gerade die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts in besonderem Maße dazu herausfordert, die Individualität von Komponisten statt der Entwicklung von Gattungen oder der Aufeinanderfolge von Stilen in den Vordergrund zu rücken. Aber wenn Geschichtsschreibung in voneinander getrennte Monographien zerfällt, hört sie auf, Darstellung von Zusammenhängen zu sein und schließt sich dadurch vom Begriff der Geschichtsschreibung streng genommen aus. Die Strukturierung, die durch die Kapitelüberschriften suggeriert wird, erweist sich als Schein. Und was übrig bleibt, sind Aneinanderreihungen von Werken und biografischen Tatsachen, wobei wiederum die Biografie den Zusammenhang zwischen den Werken stiften soll. Der Versuch, die Werke kompositionsgeschichtlich miteinander zu verknüpfen, wäre ein Risiko. Ihn kann jedoch der Rekurs auf die Lebensgeschichte der Komponisten, in der die Werke einen Platz haben, nicht ersetzen. Die Biografie war um 1900, und zwar in der Form der großen, monumentalen Biografie, das Zentrum der Musikgeschichtsschreibung. Werke wie das Bach-Buch von Philipp Spitter oder das Mozart-Buch von Hermann Abert repräsentierten Höhepunkte dessen, was die Musikwissenschaft damals zu erreichen vermochte. Inzwischen aber ist die Biografie weitgehend als eine Gattung der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung veraltet. Sie ist mehr oder weniger in die Hände von Sachbuchautoren gefallen, weil es immer noch eine Gattung ist, die für das Publikum eine große Attraktivität hat, obwohl gewissermaßen die ästhetischen Voraussetzungen, auf denen sie einmal beruhte, ausgehöhlt sind. Denn um 1900 war man überzeugt, dass ein musikalisches Gesamtwerk, das Oeuvre eines Komponisten wie Beethoven, der das Paradigma darstellte, aber auch Mozart und sogar Haydn, so etwas sei wie eine tönende Biografie, also gewissermaßen der Reflex der Lebensgeschichte in den Werken, in denen sich das spiegelte, was einem Komponisten äußerlich und innerlich widerfahren war. In dem Augenblick aber, wo man diese Ästhetik preisgibt, ist es streng genommen nicht mehr einsehbar, dass Biografien geschrieben werden, weil gewissermaßen die raison d'être, die sie einmal hatten, verloren gegangen ist. Dennoch ist das Leben der Komponisten weiterhin für das Publikum von einem Interesse, das dazu herausfordert, diese Gattung gewissermaßen ein Leben weiterfristen zu lassen, das insofern ein Scheinleben ist, als die ästhetische Substanz heraus ist. Am schwierigsten ist der Sachverhalt in der Gattung der sogenannten Romanbiografie, die ein Gegenstand tiefer Verachtung von Seiten der Wissenschaft ist, deren Voraussetzungen aber man einen Augenblick betrachten sollte, um zu begreifen, worauf sie überhaupt beruht. Wenn man sich klar macht, dass die Lebensdaten, die von einem Komponisten überliefert sind, die äußeren Fakten, die sich aus den Dokumenten rekonstruieren lassen, nur ein sehr dürftiges, karges, dürres Bild dessen geben, was das Leben eines Komponisten bedeutet, so kann man verstehen, dass es nahe liegt, aus den Werken und dem Eindruck, der von den Werken ausgeht, eine imaginäre Lebensgeschichte zu rekonstruieren, deren Substanz nicht Dokumente sind, sondern deren Substanz in dem Gehalt besteht, den man aus den Werken heraushören kann oder von dem man glaubt, dass er aus den Werken gewissermaßen heraustönt. Das heißt, die Romanbiografie ist der Versuch, eine Biografie auf die Charakteristik der Werke zu stützen, die man gewissermaßen in Lebensgeschichte übersetzt, zu der man Szenen, Situationen, Ereignisse rekonstruiert, die zu dem, was man als den Gehalt der Werke empfindet, die Veranlassung und den Grund gegeben haben könnten. Diese Gattung der Romanbiografie ist, obwohl sie als suspekt gilt und schon im 19. Jahrhundert als suspekt galt, immer eine Versuchung gewesen, sogar für Komponisten und Schriftsteller von dem Rang eines Richard Wagner, der sich nicht scheute, das Cis-Moll-Quartett, Opus 131 von Beethoven, als Darstellung eines beethovenschen Lebenstages zu interpretieren. Er hat diese Interpretation sogar zweimal vorgelegt, einmal für sich als Broschüre, einmal in seinem Beethoven-Buch, das 1870 zur Zentenarfeier erschienen ist. europäisch und außereuropäisch. Die Idee einer Weltgeschichte der Musik ist seit einigen Jahrzehnten Gegenstand einer Diskussion, die zwar noch kaum zu greifbaren Resultaten führte, aber zu den Auseinandersetzungen gehört, bei denen ein Ende nicht absehbar ist, wenn sie erst einmal angefangen haben. Dass man im 20. Jahrhundert von einer musikalischen Weltkultur sprechen kann, ist unbezweifelbar. Die europäische Unterhaltungsmusik und in geringem Maße auch das klassisch-romantische Repertoire breiten sich unaufhaltsam über die Erde aus. Und umgekehrt findet die Musik mancher außereuropäischen Kulturen in Europa ein Publikum, bei dem man zwar zweifeln kann, ob es die fremden musikalischen Sprachen versteht, dessen wahrscheinlich schiefe Rezeption aber jedenfalls von Enthusiasmus getragen wird. Zu der Weltkultur des 20. Jahrhunderts gibt es jedoch in früheren Jahrhunderten keinen Analogon. Dass einzelne Melodien, Instrumente oder Ideen von China nach Europa oder aus den arabischen Ländern nach Südostasien gelangt sind, ist wahrscheinlich oder sogar beweisbar. Von einem dichten Netz von Zusammenhängen, das die Erde überspannte, kann man jedoch nicht sprechen. Zwischen der musikalischen Entwicklung in Japan und der in Europa bestand im 14. Jahrhundert nicht die geringste Beziehung, sodass die Gleichzeitigkeit, die man durch Jahreszahlen ausdrückt, gänzlich abstrakt bleibt. Spricht man vom 14. Jahrhundert einerseits in Japan und andererseits in Europa, so handelt es sich um eine chronologische Kategorie ohne geschichtliche Substanz. Von einer musikalischen Weltgeschichte des 14. Jahrhunderts kann nicht die Rede sein. Man kann sogar zweifeln, ob man bei außereuropäischen Kulturen überhaupt von einer Geschichte der Musik sprechen sollte. Tradition und Veränderung verhalten sich in Europa und außerhalb Europas so verschieden zueinander, dass es wahrscheinlich angemessen wäre, den Terminus Geschichte ausschließlich für die europäische Entwicklung zu gebrauchen. Ein solcher Vorschlag würde allerdings, auch wenn er vernünftig sein sollte, so heftigen Widerspruch herausfordern, dass er scheitern müsste. Denn erstens ist Geschichte eine Prestigevokabel. Und die Behauptung, ein Volk sei geschichtslos, wird als Kränkung und als Ausdruck eines Eurozentrismus empfunden, in dem sich Anmaßung und Ignoranz mischen. Zweitens fehlt ein Begriff, mit dem man Veränderungen, die man nicht Geschichte nennen möchte, bezeichnen kann. Der Ausdruck Tradition lässt fast ausschließlich an feste Überlieferungsbestände denken und zu wenig an die Umwandlungen, denen sie unterworfen sind. Versucht man, die Art von Geschichtlichkeit, die für die musikalische Entwicklung in Europa charakteristisch ist, in ihren Grundzügen zu beschreiben, so kann man von Max Webers Einsicht ausgehen, dass die Geschichte Europas seit dem Mittelalter und erst seit dem 9. Jahrhundert, gibt es überhaupt Europa, ein Rationalisierungsprozess ist. In der Musikgeschichte lässt sich das, was Weber meinte, besonders drastisch an der Notation demonstrieren. Sie beschränkte sich zunächst auf die relativen Tonhöhen, erfasste dann den Rhythmus und schloss am Ende auch die Lautstärke und die Klangfarbe ein, allerdings mit sogenannten sekundären Zeichen. Mit anderen Worten, der Klang oder der tönende Vorgang, der zu Beginn der europäischen Musikgeschichte noch irrational und ungreifbar erschien, wurde allmählich durch die Schriftlichkeit, die ihn objektivierte, rational verfügbar gemacht. Eine musikalische Notation gab es auch in der Antike. Sie wurde aber selten gebraucht und war kein Gegenstand der Theorie. Und Analoges gilt von der Mehrstimmigkeit. Sie existiert als Singen über einem festgehaltenen Ton oder in parallelen Quinten oder Quarten in zahlreichen Kulturen, auch in solchen, die nach außermusikalischen Kriterien als primitiv gelten. Einzig in Europa aber ist die Mehrstimmigkeit, und zwar bereits im 9. Jahrhundert, von einer Theorie erfasst worden, mit deren Hilfe eine Entwicklung möglich wurde, die dazu herausfordert, von geschichtlicher Logik zu sprechen. Dass Friedrich Ludwig, der bedeutendste musikalische Mediävist, die Formen der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit auseinander hervorgehen ließ, als wäre immer die spätere eine zwingende Konsequenz der früheren, mag eine Übertreibung sein. Die Grundtendenz aber, die Max Weber Rationalisierung nannte, wird von Ludwigs Geschichtskonstruktion zweifellos getroffen. Die entwickelte Schriftlichkeit gehörte zu den Voraussetzungen eines Werkbegriffs, der in der Literatur seit Jahrtausenden existierte, sich in der Musik aber erst zu Beginn der Neuzeit durchsetzte. Von einem Werk zu sprechen, ist nur sinnvoll, wenn es sich um ein in sich geschlossenes Gebilde handelt, das in sämtlichen oder jedenfalls in den wesentlichen Teilmomenten fixiert ist. Das Opus Perfectum et Absolutum, wie es im 16. Jahrhundert genannt wurde, kann Bestandteil eines Repertoires werden, in dem es die Zeit seiner Entstehung überdauert. Die Repertoirebildung aber, die allmählich und mit Rückschlägen zur festen Institution der Musikkultur wurde, fordert dazu heraus, dem überlieferten Bestand Werke entgegenzusetzen, die in einem emphatischen Sinne neu und anders sind. Und Neuheit ist die fundamentale Kategorie der Geschichte, wie sie in Europa verstanden wird. Musik muss neu sein, um als authentisch zu gelten. Bloße Nachahmung verfällt dem Vorwurf des Epigonalen. Und nicht das, was aus früheren Zeiten stammt, sondern einzig das Neue und Spezifische gilt als Signatur eines Zeitalters. Man kann in der Behauptung, dass das Abweichende das Wesentliche sei, ein Vorurteil sehen. Aber es handelt sich, mag es sich auch als Irrtum erweisen, jedenfalls um die tragende Maxime der europäischen Geschichtsschreibung. Eine Maxime, die nicht bloße Theorie ist, sondern in einem Grundgefühl wurzelt, von dem in Europa die Geschichte selbst als Inbegriff der realen Vorgänge bestimmt wird. Die Besonderheit der europäischen Musikgeschichte ist also darin zu sehen, dass der für Europa charakteristische Rationalisierungsprozess zu einer in außereuropäischen Kulturen unbekannten Differenzierung der Notenschrift führte. Einer Differenzierung, die die Herausbildung des in sich geschlossenen, nahezu lückenlos fixierten musikalischen Werkes möglich machte. Und das Werk wiederum wurde Teil eines Repertoires, das insofern, als die Texte kaum variierbar waren, eine Erweiterung durch ständig Neues provozierte, sodass der Begriff der Neuheit die tragende Kategorie der europäischen Geschichte und Geschichtsschreibung auch in der Musik zum grundlegenden Prinzip wurde. Geschichte und Geschichten. Die Tatsachen, deren Inbegriff man Geschichte nennt, sind nur ein verschwindend geringer Teil dessen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Aus der unermesslichen Menge des Verschollenen heben sich, nicht selten durch Zufall, einige Relikte und Dokumente heraus, aus denen man ein Stück Geschichte rekonstruieren kann. Dass nicht alles, was sich eruieren lässt, der Geschichte im engeren Sinne angehört, die den Gegenstand der Geschichtsschreibung bildet, ist eine Trivialität, die sich von selbst versteht, deren Erwähnung aber dennoch nicht überflüssig ist, weil in den letzten Jahrzehnten der Unterschied zwischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung nicht selten in Vergessenheit geraten ist. Die Tatsachen, die ein Geschichtsforscher ausgräbt oder aus den Relikten und Dokumenten rekonstruiert, werden erst dadurch zu historischen Tatsachen im Sinne der Geschichtsschreibung, dass sie nicht isoliert bleiben, sondern sich in Zusammenhänge einfügen lassen, die dann wiederum in einen Zusammenhang von Zusammenhängen gebracht werden können. Obwohl demnach die musikalischen Ereignisse der Vergangenheit einer doppelten Selektion unterworfen werden, einer ersten Auswahl durch die von Hegel sogenannte Furie des Verschwindens und einer zweiten durch den Historiker, der unter den eruierbaren Fakten, die im engeren Sinne historischen, vom bloßen Schutt der Vergangenheit trennt, ist dennoch die Gesamtheit dessen, was sich als Musikgeschichte präsentiert, inzwischen schlechterdings unüberschaubar. Für niemanden ist das Wissen, das gesammelt und in Zusammenhänge gebracht wurde, verfügbar. Und der scheinbar dominierenden Tendenz, die Menge dessen, woraus die geschriebene Musikgeschichte besteht, ständig zu vergrößern, steht darum eine unauffälligere, aber nicht weniger wirksame Gegentendenz zur Reduktion gegenüber. Durch die Entwürfe musikgeschichtlicher Verkettungen, die gegenwärtig das Bewusstsein von der Vergangenheit bestimmen, sind frühere Entwürfe verdrängt worden. Und im gleichen Maße, in dem Zusammenhänge, die man zu Beginn oder in der Mitte des Jahrhunderts für wesentlich hielt, verblassen oder abgelöst werden, verschwinden Fakten, die durch diese Zusammenhänge zu historischen Fakten geworden waren, aus dem Gedächtnis. Man kann gewissermaßen von einer Geschichte der Geschichte sprechen, die nicht nur in einer Anhäufung von Tatsachen, sondern auch in einer Schrumpfung besteht. Die Gewohnheit, von der Geschichte zu sprechen, das Wort also als Kollektivsingular zu benutzen, ist so fest eingewurzelt, dass kaum noch auffällt, wie problematisch sie streng genommen ist. Die Geschichten im Plural, die sich als Zusammenhänge von Vorgängen in der alltäglichen Realität ereignen, werden zu einer einzigen, sie alle umfassenden Geschichte zusammengefasst, der man eine selbstständige Macht zuschreibt, von der man jedoch bei genügend unphilosophischer Gesinnung auch behaupten kann, dass sie ein Produkt der Spekulation sei. Die Versuche, in der einen Geschichte einen erzählbaren Zusammenhang zu erkennen, der den Verkettungen in den handgreiflich alltäglichen Geschichten ähnlich ist, bestanden, um grob zu unterscheiden, entweder in einer biologischen Metaphorik oder in einer dialektischen Konstruktion. Wenn im 18. Jahrhundert Winkelmann die Geschichte der griechischen Kunst in Epochen gliederte, so war das Modell, das seinem historiografischen Entwurf zugrunde lag, die Vorstellung von Lebensaltern. Und die menschliche Lebensgeschichte ließ sich, ohne dass sich dadurch Wesentliches änderte, als Grundriss der Kunstgeschichtsschreibung mit der Entwicklung einer Pflanze von der Knospe über die Blüte bis zur Frucht und zum Absterben vertauschen. Es gibt bis heute kaum eine Darstellung der Geschichte einer musikalischen Gattung, hinter der nicht offen oder latent das Modell der Naturgeschichte steht, das auf Plinius zurückgeht. Die Geschichte im Kollektivsingular ist also Geschichtsphilosophie oder umgekehrt ausgedrückt, ohne eine spekulative Konstruktion, deren Substanz eine Metapher ist, scheint eine Geschichtsschreibung, die den Begriff der einen Geschichte zugrunde legt, nicht möglich zu sein. Dass auch die dialektische Historiografie, die den Anspruch erhebt, eine in der Geschichte selbst wirksame Dialektik lediglich nachzuzeichnen und bewusst zu machen, ein spekulatives Moment enthält, lässt sich mit geringer Mühe zeigen. Der Grundbegriff, mit dem ein Dialektiker die Geschichte zu einem in sich zusammenhängenden, aus sich selbst heraus weitertreibenden Prozess stilisiert, ist die Kategorie des Widerspruchs. Wodurch sich aber ein dialektischer Widerspruch von einer einfachen Differenz unterscheidet, ist niemals mit der Deutlichkeit gezeigt worden, die notwendig wäre, wenn das tragende Prinzip der Dialektik in der historiografischen Praxis ohne Erschleichungen anwendbar sein soll. Nicht, dass es dialektische Widersprüche nicht gäbe. Im Alltag dialektischer Geschichtsschreibung aber wird die Kategorie durch das Verfahren diskreditiert, bloße Differenzen zu Widersprüchen zu stilisieren, denen man dann die Energie zuschreibt, eine Entwicklung weiterzutreiben. Geschichtliche Entstehungsbedingungen und ästhetische Daseinsform. Dass musikalische Werke geschichtlichen Wesens sind, dass sie einerseits einen bestimmten Platz in der Vergangenheit haben und andererseits Teile von Prozessen sind, die man als Geschichte interpretiert, ist ein Gemeinplatz, an dem niemand zweifelt. Bei ästhetischer Wahrnehmung aber, die ein Stück Musik als isoliertes, in sich geschlossenes Werk und nicht als Dokument einer Entstehungszeit oder eines Stils betrachtet, scheint Musik der Geschichte enthoben zu sein. Die Bedingungen, denen es seine Entstehung verdankt, werden gleichgültig oder treten jedenfalls in den Hintergrund. Und das Werk präsentiert sich als eine Welt für sich, wie Ludwig Tieck es ausdrückte. Eine Welt, die eine bloße Abstraktion sein mag, aber nach ästhetischen Kriterien ein Bereich eigenen Rechts ist. Historische Rekonstruktion und ästhetische Erfahrung stehen also, wie es scheint, quer zueinander. Das Ziel einer Musikgeschichtsschreibung, die sowohl der geschichtlichen Bestimmtheit eines Werkes als auch dessen ästhetischem Wesen gerecht werden möchte, muss es sein, zwischen den divergierenden Momenten zu vermitteln, ohne die Problematik die in deren vertrackter Relation liegt, zu unterdrücken. Das Verhältnis zwischen Geschichtsschreibung und Werkinterpretation ist problematisch. Obwohl es selbstverständlich ist, dass Teile des geschichtlichen Kontextes in einer Strukturanalyse berücksichtigt werden und dass umgekehrt Resultate der Werkinterpretation zur Substanz einer historischen Darstellung gehören. Erstens kann daraus, dass ästhetische Erfahrung zur Isolierung des Werkes tendiert, die Konsequenz gezogen werden, die man immanente Werkinterpretation nennt. Das Werk soll als in sich geschlossener Funktionszusammenhang aufgefasst werden, in dem sämtliche externen Momente, die in den Entstehungsprozess verflochten waren, aufgehoben sind. Man kann sie manchmal, wenn auch nur partiell, rekonstruieren. Im Werk als ästhetischem Gegenstand aber sind sie transformiert. Und entscheidend ist das Verständnis der Transformation, nicht die Zurückführung auf das, was sie im Entstehungsprozess oder vor ihm gewesen sind. Zweitens ist es schwierig, nicht nur einzelne, herausgelöste Resultate einer Werkanalyse, sondern eine Zusammenfassung sämtlicher wesentlicher Teilmomente, aus denen sie besteht, in einen geschichtlichen Zusammenhang einzufügen. Die Stellung eines Werkes in der Geschichte der Sonatenform, der thematisch-motivischen Arbeit oder der Programmmusik zu bestimmen, gelingt in der Regel mit geringer Mühe. Der besondere Zusammenhang aber, der in einer symphonischen Dichtung zwischen einer Variante der Sonatenform, einer spezifischen Ausprägung der thematisch-motivischen Arbeit und einer von der Norm abweichenden Konzeption der Programmmusik besteht, das also, was die Individualität und somit den Kunstcharakter des Werkes ausmacht, entzieht sich, wie es scheint, der Integration in erzählte Geschichte. Drittens fällt die Entscheidung, welche geschichtlichen Voraussetzungen als Bereicherung in die ästhetische Erfahrung aufgenommen und welche als Störung ferngehalten werden sollen, nicht immer leicht. Die geschichtliche Stellung von Haydns 1781 entstandenem und publiziertem Streichquartett Opus 33 Nummer 1 ist, wie man in jedem musikhistorischen Lehrbuch lesen kann, dadurch bestimmt, dass in dem Werk die thematisch-motivische Arbeit zum ersten Mal in vollendeter Ausprägung erscheint. Das Verfahren, von einem Thema Teilmotive abzuspalten und in wechselnde Beziehungen zueinander zu bringen, sowie Motive in einer Weise zu variieren, dass ursprünglich heterogene Gebilde ineinander übergehen, ist jedoch im ersten Satz des Quartetts nicht isolierbar, sondern steht im Zusammenhang mit anderen Formprinzipien, mit syntaktischen Strukturen und tonalen Dispositionen. Und die Verflechtung der Momente erschwert die Einfügung in einen geschichtlichen Prozess. Thank you. Das Hauptthema des ersten Satzes umfasst 11 Takte, deren letzter mit dem ersten der Überleitung gleichgesetzt wird und ist in Gruppen von 2, 4 und 5 Takten gegliedert. Die dritte Gruppe ist eine Variante der zweiten und verhält sich zu ihr wie ein Nachsatz mit Ganzschluss zu einem Vordersatz mit Halbschluss. Die Pointe des Themas liegt in der Harmonik. Die erste Phrase beginnt in D-Dur, kadenziert aber mit einem Halbschluss in H-Moll, der Grundtonart. Und zunächst glaubt man, dass nicht D-Dur eine Abweichung von H-Moll, sondern H-Moll eine Abweichung von D-Dur sei. Aus dem Wechsel, dem Quid pro quo der Tonarten, werden im Seitenthema eigentümlich paradoxe Konsequenzen gezogen. Das Seitenthema steht regulär in D-Dur, der Paralleltonart zur Grundtonart H-Moll. Und andererseits ist es zu Beginn mit dem Hauptthema identisch, ein Verfahren, das bei Haydn, und zwar gerade in den 1780er Jahren, keineswegs selten ist. Haupt- und Seitenthema sind zu Beginn nicht nur motivisch, sondern auch tonal identisch. Beide stehen in D-Dur, einer Tonart, die im Hauptthema ein Täuschungsmanöver und im Seitensatz regulär ist. Durch die tonale Identität der Themenanfänge wird allerdings der Sinn der motivischen Übereinstimmung ins Zwielicht gerückt. Die wesentliche Differenz zwischen Haupt- und Seitensatz besteht in Haydns Sonatenform in dem Kontrast zwischen Grund- und Dominanttonart in Dur oder Grund- und Paralleltonart in Moll. Die thematische Ausprägung der Tonart ist sekundär. Entscheidend ist nicht, dass die Themen kontrastieren, sondern dass sie prägnant sind und den Beginn der tonartlich voneinander abgehobenen Teile deutlich markieren. Und die Bedingung der Prägnanz erfüllt außer einem Gegenthema auch eine Wiederkehr des Hauptthemas als Seitenthema. In Opus 33 Nummer 1 aber ist der Tonartenkontrast, auf den es ankommt, verdeckt. Die Themen sind, jedenfalls zu Beginn, nicht nur motivisch, sondern auch tonal identisch. Haydn setzt also beim Hörer, wenn nicht das Formverständnis in schiere Verwirrung geraten soll, die Kenntnis des Modells voraus, von dem Opus 33 1 abweicht. Und genau genommen handelt es sich sogar um eine Variante einer Variante. Dass das Haupt- und das Seitenthema motivisch übereinstimmen, ist eine Ausnahme von der Regel, dass sie kontrastieren. Der Sinn der motivischen Identität aber besteht in der Markierung des tonalen Gegensatzes. Und der Tonartenkontrast ist dadurch gestört, dass die Paralleltonart, die dem Seitenthema zugrunde liegt, bereits zu Beginn des Hauptthemas als tonaler Schein exponiert wird. Thank you. Haydn einem Hörer, der auf Verständnis Anspruch erhebt, die Anstrengung zumutet, das Verhältnis zwischen Haupt- und Seitenthema als Abweichung von einem Modell wahrzunehmen, das seinerseits bereits eine Modifikation der gewöhnlichen Sonatenform darstellt, bedeutet, dass die ästhetische Erfahrung geschichtliche Momente impliziert. Um adäquat zu hören, muss man ein Stück Formgeschichte kennen und den Sinn der monothematischen Sonatenform so genau erfasst haben, dass man durch ein Spiel mit dem Sinn, das ihn zu gefährden scheint, zwar einen Augenblick lang irritiert, aber nicht aus der Bahn geworfen wird. Die paradoxe Relation zwischen Haupt- und Seitenthema ist nicht die einzige Eigentümlichkeit des Satzes, die den Hörer zwingt, geschichtliche Voraussetzungen in eine ästhetische Erfahrung, die auf das individuelle, in sich geschlossene Werk gerichtet ist, hineinzutragen. In der Durchführung des Quartettsatzes bildet eine sogenannte falsche Reprise, eine Wiederkehr des Themas in einer fremden Tonart, den Übergang zur eigentlichen Reprise. Und zwar handelt es sich um das Hauptthema in der Fassung als Seitenthema. Die Vorausnahme des Themas in der Durchführung muss im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen werden, dass in der eigentlichen Reprise das Seitenthema fehlt. Insgesamt erscheint das Thema viermal. Als Hauptthema in der Grundtonart, als Seitenthema in der Tonikaparallele, als falsche Reprise in der Dominantparallele und als Reprise wiederum in der Grundtonart. Dass aber ein Thema durch vier Tonartenstationen geführt wird, ist nichts anderes als der Grundriss der Konzertform, der dominierenden Form des Jahrhundertanfangs. In Haydns Quartettsatz überdauert also, wenn auch latent und mit veränderter Funktion, ein Stück Vorgeschichte der Sonatenform. Denn die Konzertform gehört neben der Suitensatzform zu den Voraussetzungen, die der Sonatenform zugrunde liegen. Man kann allerdings zweifeln, ob das Nachwirken der Konzertform eine bloße geschichtliche Implikation ist, die für die ästhetische Wahrnehmung bedeutungslos bleibt, oder ob es sich um ein Stück Vorgeschichte handelt, das dem Hörer bewusst sein sollte, weil es zum Verständnis des Werkes nützlich ist. Anders ausgedrückt, ob das Modell der Konzertform dem Quartettsatz lediglich historisch zugrunde liegt oder auch ästhetisch in ihm enthalten ist, steht nicht fest. Seltsam ist allerdings, dass der falschen Reprise eine harmonisch-motivische Entwicklung vorausgeht, die unverkennbar an Konzertsätze von Bach erinnert. Dass die Erinnerung an eine spätbarocke Satzstruktur genügt, um die ästhetische Präsenz des spätbarocken Formgrundrisses zu verbürgen, mag zweifelhaft sein. Die Möglichkeit aber, historische Voraussetzungen in die ästhetische Erfahrung zu integrieren, wird durch den Quartettsatz unzweideutig demonstriert. Thank you. Die Schwierigkeit, ohne Willkür zu entscheiden, ob geschichtliche Voraussetzungen, die einem Werk zugrunde liegen, zu Teilen der ästhetischen Erfahrung werden sollen oder nicht, zeigt sich nicht nur in der Formgeschichte, an der sie demonstriert wurde, sondern auch in der Gattungs- und Ideengeschichte. Haydns Streichquartette Opus 33 gelten in der Musikgeschichtsschreibung als Synthese der gegensätzlichen Stiltendenzen, die man im 18. Jahrhundert als die gelehrte und die galante Schreibart bezeichnete. Und es liegt nahe, den gelehrten Stil mit der Barocktradition und den galanten mit dem Rokoko zu assoziieren. Die Synthese, die daraus resultiert, ist der klassische Stil. Und das Jahr 1781, in dem die Quartette Opus 33 entstanden sind, wurde denn auch von Guido Adler, dessen historiografisches Schema die Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts über weite Strecken bestimmte, als Beginn der musikalischen Klassik aufgefasst. Die geistesgeschichtliche Periodisierung mag fragwürdig sein und die Epochenbegriffe sind inzwischen von Kategorien, in denen man die Substanz der Geschichte zu erkennen glaubte, zu bloßen Etikettierungen von Zeitabschnitten verblasst. Lässt man sie aber als substanziell gelten, so muss man sich entscheiden, ob die Synthese des Gelehrten und des Galanten und die Assoziation mit Barock und Rokoko Momente sind, die ausschließlich zum historischen oder außerdem auch zum ästhetischen Verständnis der thematisch-motivischen Arbeit in Haydns Opus 33 gehören, die also mitgedacht werden sollen, wenn man sich die Struktur und den Sinnzusammenhang des Werkes hörend vergegenwärtigt. Sie hörten die zweite Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte. Was ist Musikgeschichte? Von Professor Dr. Karl Dahlhaus. Das Thema der dritten Kollegstunde: die ästhetische Gegenwart der alten Musik, von Professor Dr. Rudolf Stephan.